SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Also haben wir doch heute oben ein bisschen Sonne abgekriegt, oder? Gerade kurz vor knapp bin ich jetzt hier reingerannt, aber wir haben es nicht verpasst, Gott sei Dank. Somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Freitag oben ist das amtliche elektronische Warm-up für ein langes, hoffentlich wildes Partywochenende. Und das Wochenende ist sogar noch ein bisschen länger. Ja klar, Pfingstpartys sind die besten. Die hat rausgesucht und die erfährst du dann so kurz nach der 9. Heute habe ich die Sendung Cubism and Higher Ground genannt. Cubism, das ist die brandneue Scheibe von Jamie Stevens aus Melbourne. Kannst du dich vielleicht noch erinnern, der hatte mal eine monströse Techno-Band namens Infusion gehabt, ist dann in eine sehr lange Kreativpause gegangen und jetzt ist er als Solo-Künstler äußerst erfolgreich. Weiter hat er ein Sound aus Tel Aviv von Stereo Underground, der hat auch ein sehr überraschendes Release am Start. Und dann zu guter Letzt haben wir noch was von EANP. Tracks von diesem Duo spiele ich zurzeit auf und aber. Und jetzt habe ich mal ein Feature zu einem online gestellt. Das findest du übrigens auch auf srf.ch/mentalx. Anfangen wir mit der heutigen Reise mit einer ja, fast so Ambient-Trance-Nummer. Und heisst dort sie Acid Dreams Colors and Lambert Hansen produziert. Und ich sage, schön, dass ihr mit. Viel Spass. Thank you. geht so mal. Du hörst es einfach wirklich bei jedem Track, von jedem Produzent und von jedem DJ oder Remix. Gut, muss man natürlich auch so sehen, die meisten Tracks, die ich spiele, die sind so vielleicht 2-3 Monate alt, also respektive dann sind sie produziert worden. Meistens sind sie noch im Promo-Status, genauso wie der hier. Kommt aber dann schon in 2 Wochen raus, und zwar kommt aus Spanien von Gonza Rodriguez. Das Stück heisst «Tonight She Comes». japanische House Music. Genauer gesagt kommt ein Typ namens Kaito Hasano aus Tokio. Und das da richtig, richtig gute Sonnenuntergangsnummern, oder? A Place Called Sun Beach. beispielsweise im Chor 8 Case, nennen sie sich. Das ist ihre Comedy-Scheibe Slider auf dem Dear-Dear-Label. Und gerade so im, ja, sagen wir mal so, im Techno-Progressive-House-Sektor ist sie in Russland sehr populär, zu Recht ihre Soundbühne extrem fett. Ist dir das schnell gegangen? Du musst nach der Sendung auf srf.ch/mentlix. Dort findest du vielleicht Hintergrundinfos zu der heutigen Sendung, die auch die passenden Playlisten. Und ab dem 11 bekommst du sogar noch die ganze Sendung zum Downloaden als Podcast. Alles das auf srf.ch/mentlix. 8Ks mit Slider. magst dich vielleicht erinnern, sie entdecken, ist Solomon und werden dann auch gefördert auf dem Label Dynamic Music, gerade vor der Reihe. Oder knapp 4 Monate hat Carmen sein Solo-Album rausgegeben. Super erfolgreich. Und das ist etwas brandneues von ihm, nämlich ein Remix, den er gemacht hat. Und zwar für Never Again Carmen. Massive. Sharon Ismay aus München ist der Musiker für die ganz, ganz grossen Sounds. Meistens so ein bisschen orchestral gespielt, aber im Club gehen die wirklich ab. Naja, vergleichbar vielleicht zu einer Pride-Scheibe oder so. Das hier ist von Sharon Ismay, das ist Fiction und das ist ein brandneuer Remix von Danny Carr. Schmerz erleben, wie zum Beispiel ein Musiker oder das hier, Stay Okay. Die sind wirklich tonangebend im Moment, was so der ganze, sagen wir mal, Melodic Techno, Melodic House Sound betrifft. Das hier, das ist Disharmonica und das Stück heisst Halo Session. So habe ich die heutige Episode Mentlix auf SRF Virus genannt. Und im High Ground sind wir auch jetzt. Und zwar bei einem Altbekannten. Naja, okay, Altbekannten wenn vielleicht regelmäßig meine Sendung, wenn man freilos ist, dann ist das sicher schon der Name Stereo. Underground aufgefallen. Er kommt aus Tel Aviv, heisst der richtige Jahre in Fäzikon. Und er ist im Moment so einer von diesen Shooting Stars. Vor allem ein super erfolgreicher in Südamerika. Gut, trifft natürlich den Sound auch exakt auf den Punkt. Das ist die brandneue Scheibe von Jahre in Fäzikon, spricht vor allem Stereo Underground. Und heisst sie Higher Ground. Thank you. Jamie Stevens aus Melbourne kommt er. Und er ist nicht irgendwie Newcomer. Nein, der Typ, der hat schon vor gut 15 Jahren riesige, wirklich weltweite Techno-Hits produziert. Unter anderem als Infusion. Vielleicht magst du ihn an die Überhymne aus dem Jahr 2001 erinnern. Und zwar A Girls Can Be Cruel. Ist der gleiche Typ. Und nach einer längeren Kreativpause wieder absolut upfront unterwegs. Das ist brandneu. Das ist der Jamie Stevens mit der Creature of Comfort. We'll be right back. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. das ist Juminal aus Amsterdam. Wenn du den letzten Samstag, respektive letzten Freitag, drin gelost hast, ist mein Featured Act von der Woche, sprich meine Essential Tunes gewesen. Und zwar von dieser fantastischen Liquid Times EP. Ich glaube, diese Woche ist sie jetzt rausgekommen auf Mango Alley. Und das hier ist der Titel-Track eben von Juminal. Und co-produziert und remixed hat es der Italiener, der Guy Barone. Die und natürlich auch ältere Sendungen kannst du jetzt gratis downloaden. Gehst einfach auf srf.ch/mentlix, klickst dort auf Sendungen und dort hast du direkt den Download-Button. Selbstverständlich bekommst du meine Sendung aber auch auf iTunes. iTunes aufmachen, oben rechts Mentlix eingeben, zum Beispiel von unterwegs und natürlich for free. vor gut einem Jahr. Da war er einfach plötzlich da gewesen. Aber er ist, der Name zumindest, ist über allem hervorragend, vor allem in der Progressive House Szene und dementsprechend der Charts. Camilo San Clemente, auch aus Kolumbien und mit der White City hat er letztes Jahr wirklich eine von denen Tribal und Progressive House Nummern überhaupt produziert. Und fast wöchentlich erreichen wir entweder via seine Labels oder von ihm selber neue Sounds. Das ist auch brandneu. Das ist der Camilo San Clemente. Und zwar mit Mandala. The Sound, oder? Departure ist das aus Holland. Ebenfalls ein sehr junger Produzent, den man sich absolut so im Hinterkopf behalten darf. Gerade so in den letzten ein, zwei Monaten hat er ja Releases an den Start gebracht. Gerade letzte Woche zum Beispiel, wie heißt der? Gabriel Ananda natürlich mit A Soulful Techno. Das ist dann schon das übernächste Release und das kommt dann wieder auf Iconic, auf dem New Yorker House Label raus. Hey, ich hoffe, du kannst den Freitag oben geniessen. Die Arbeitswoche war nicht zu streng. Ein langes Partywochenende steht uns ja bevor. Und im Moment sind die Wetterprognosen so im Clubland Schweiz auch nicht allzu schlecht. Gut, natürlich kann man natürlich auch morgen hier oben in einen dunklen Underground Club gehen. Sehr empfehlenswert. Das wäre auf jeden Fall Tube and Bergo. Von denen hast du gerade vorher einen Track gehört. Und die sind morgen so oben in Luzern im Rock zu Gast. Mehr Partytipps kurz nach der 9. Ich bin der Mentlix, ich habe dich lieb. Ins Wochenende. Juhu! We'll be right back. We'll be right back. hörst SRF Virus. Es ist Wochenendanfang und du hörst Mentlix. Mentlix, das bin ich. Seit gut 18 Jahren bin ich dort zuständig für die elektronische, urbane Clubmusik und in allerhöchster Zeit wieder mal für den Shake-Klassiker. Naja, halt einer von den Tracks, wo ich wirklich Heavy Rotation gespielt habe in den letzten 18 Jahren. Und der ist aus dem Jahr 2012. Und zwar von Daniel Dexter. Sirens heißt er und ist erstaunlicherweise auf dem Steve Buck seinem Get Physical Label rausgekommen. Ein Label, das eigentlich nicht gerade so zu meinen Favoriten gehört. Aber der Track da, der ist immortal. Sirens. Sounds so sick. gut, magst du vielleicht zum Beispiel noch an Produzenten erinnern, wie der Martin Etchegaray. Natürlich, an vorderster Front steht der Hernán Cataneo und der Martin Garcia. Und im Moment die absoluten Durchstarter aus Buenos Aires sind die beiden Jungs, der Ezequiel Ariel und Nicolas Petraca. Beide nennen sich EANP. Und in letzter Zeit häufen sich gerade irgendwie so die Demos, die sie mir zuschicken. Es sind aber auch Killer-Tracks drunter. Das hier ist gerade rausgekommen diese Woche. Das ist der Ezequiel Ariel. Und zwar mit Control auf Satbeats. Simon Barry, und jetzt finde ich ja Simon Barry, ist das genau nochmal zu sehen? Naja, in England, in der Elektronik, ist er wahrscheinlich einer der relevantesten Produzenten und ein Labelmacher, weil er ist der gewesen, der Anfang der 90er Jahre aus England Platypus und somit die ganze Goa-Trans- und Psy-Trans-Bewegung in Gang gebracht hat. Er hat sich unter anderem Union Jack und Art of a Trans genannt und seine psychedelischen Sounds, die hat er immer noch perfekt drauf. Das ist ein brandneuer Bedrock. Zusammen mit Luke Brancaccia mit Close Your Eyes. We'll be right back. Und zurzeit sehr erfolgreich unterwegs. Das ist seine brandneue Scheibe namens Street Fighter. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo bekommst du am Pfingstwochenende exakt solche Sound? Ja, morgens oben müsstest du dann natürlich in den Hive Club gehen. Nämlich Harvey McKay von Bedrock und Drum Code Music ist am Morgen oben dort bucht und unterstützt vom Definition. Das könnte ziemlich sexy werden. Was sonst noch passiert, das erfährst du wie gewohnt jetzt. SRF Virus Mental X Club Selection. Und wenn du gerade morgens oben in Zürich bist, dann verweist du dort ein bisschen und machst schon mal einen Abstecher im Fridas Büchse. Die setzen morgens oben auf Tech House, unter anderem mit Markus Meinhardt. In Luzern bekommst du morgens oben im Rockclub Tube. Und Bergo haben sich spezialisiert auf einen sehr funky Deep House Sound im Moment, aber doch ein bisschen technoido und progressiver unterwegs. Und zu guter Letzt haben wir morgens oben noch in Basel den Nordstern Club. Die setzen auf einen Klassiker, auf einen Tech House Klassiker, nämlich Audiofly. Die heutige Sendung mit dem Namen Cubism and Higher Ground bekommst du gerade nach der Sendung in einer guten Stunde zum Download auf srf.ch/mentlix. Kannst du streamen auf der SRF Virus App und natürlich bekommst du es auch auf iTunes. We'll be right back. produziert. Und das nicht nur als Musikproduzent, sondern auch in Person. Dusty Kid ist es. Und da hat ja schon mit 16, unglaublich 16, seinen ersten Plattenvertrag gehabt bei Richie Horting auf Miners Music. Und das ist vor gut 12, 13 Jahren. Dusty Kid macht immer noch super erfolgreich Musik und immer noch extrem technoid. Das ist seine brandneue Scheibe, Dusty Kid mit Crunch. Shit. Waves und quasi auf dem belgischen Label Bonsai Music ist es rausgekommen, und zwar ist ein neuer Remix von Rain Open My Skin. Die heutige Episode Mental X Electronic Freight nach dem Thema Good Business und Higher Ground. Brandneue Sounds, unter anderem vom, ja, wir haben dann alles lokal, Stereo Underground, Jamie Stevens und natürlich Ezekiel Arias. Du kommst auf srf.ch/mentalx. Die Playliste ist alles spätestens am Dienstag rum, klar, am Pfingsten Wochenende, respektive am Pfingsten Montag, schafft dort in der Redaktion auch niemand von meinen Gespendeln. Aber am Dienstag ist dann ready der Podcast. Den bekommst du aber in einer guten Stunde. Und zwar ebenfalls auf srf.ch/mentalx, auf iTunes und selbstverständlich auch auf der Virus-App. So, genießt dies hoffentlich ein sonniger oder, naja, wenigstens nicht regnerisch, ein Pfingsten Wochenende. Wir hören uns wieder, wenn du magst, nächsten Freitag ab der 7. bin ich wieder für dich hier live im Studio hinter den Turntables und natürlich bei dir ins Wochenende zu reisen. Komm gut durch die Nacht, bis dann. Ciao, ciao.